So, läuft, läuft und es läuft sowas von, läuft, das läuft aber sowas von. Mutmaßung über eine, die auszog, ein Final zu verbrennen. Eine Geocaching-Geschichte. Neulich in Mammuthausen. Eine mutmaßlich weibliche Person. Wer wohl morgen mit den Drittklässlern Geocaching ausprobiert, weil im Lesebuch so ein Text darüber stand und handlungsorientierter Unterricht toll ist, kann ich auch endlich den Museumswächter locken. Smiley mit Sonnenbrille. Ich. Hat für mich so'n Geschmäckle. Niemand hat die Absicht, ein Final zu verbrennen. Die mutmaßlich weibliche Person. Wir reden hier von einer dritten Klasse im ländlichen Raum. Bei den Caches hier handelt es sich um Multis, die extra kinderfreundlich angelegt wurden. Aber reg dich ruhig auf, ohne nachzufragen. Ja, wer wird dann direkt offensiv werden? Oder anders gefragt, ja, wer ist denn da nicht kritikfähig? Unterstellt mir, ich würde mich aufregen. Das ist immerhin Geocaching. Obwohl... Aufregen würde ich mich, wenn ich Ownerin des Caches wäre, doch fangen wir mal ganz vorn an. Eine mutmaßlich weibliche Person, mutmaßlich Lehrkraft einer dritten Klasse, nutzt mutmaßlich einen Text im Lesebuch, um mit den Kindern unter dem Deckmäntelchen des handlungsorientierten Unterrichts endlich einen Geocache namens Museumswächter zu loggen. Eine ganze Menge Mutmaßungen. Aber leider geht's nicht anders. Sie, die Person, verwendet die Fragestellung und einen Smiley mit Sonnenbrille, um ihre mutmaßlich coole Handlung zu unterstreichen und sich mit diesem Verhalten zu brüsten. Na, wer macht das na? Genau, ich. Das impliziert die Erwartungshaltung nach Beifall ob ihres Tuns. Weil es erfahrungsgemäß nicht allen OwnerInnen recht ist, dass größere Gruppen ihre Caches suchen, bei solchen Gruppenaufmärschen die Entdeckungswahrscheinlichkeit steigt und sich im Nachgang das eine oder andere Kind außerhalb der Klasse aber vor Freunden damit angeben könnte, zu wissen, wo ein Schatz liegt, fühlte ich mich genötigt, dahingehend einen Hauch Kritik zu üben und auf diesen Umstand hinzuweisen. Ein Satz, 58 Worte, der macht mich jetzt schon etwas stolz. Andererseits ist sie, die Person, mutmaßlich Lehrkraft in einer Grundschule. Was mit dem Verständnis des Satzes nicht zwangsläufig korrelieren muss. Nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, wie zum Beispiel und möglicherweise die mutmaßlich weibliche Person, die ihre nicht sonderlich gut ausgeprägte Kritikfähigkeit zur Schau stellt und darlegt, dass es sich um eine dritte Klasse im ländlichen Raum handle. Nun gut, das mit der dritten Klasse habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Unverständlich ist mir allerdings, welchen Unterschied es macht, ob man gegebenenfalls mit einer Klasse aus der Stadt oder vom Land ein Final verbrennt. Allerdings könnte ein böswilliger Mensch hineininterpretieren, dass die Person Kinder vom Land im Gegensatz zu Stadtkindern als vertrauenswürdiger einschätzt, was quasi einer Diskriminierung gleichkäme. Dass die Caches, insbesondere Multis, kinderfreundlich angelegt wurden, bedeutet zudem nicht zwangsläufig, dass es OwnerInnen recht ist, dass größere Kindergruppen schwatzen und johlend die Stationen abgehen, zumal auf dem Land der Naturschutzaspekt zum Tragen kommen könnte. Letzteres kann ich allerdings nicht beurteilen, weil mir die tatsächliche Wegführung nicht bekannt ist. Bekannt ist jedoch, dass die Konzeption eines Multis in der Regel aufwendiger als die eines einfachen Tradis ist, weshalb der Verlust einer Station oder des Finals ungleich schwerer wöge. Die Verwendung der Mehrzahl legt jedoch nahe, dass die Person gedenkt, unter dem Deckmäntelchen des handlungsorientierten Unterrichts noch weitere Geocaches loggen zu wollen. Die abschließende Unterstellung, ich würde mich aufregen, ist ein typisches Verhaltensmuster, um einerseits eine Reaktion zu provozieren, um so den Fokus vom im Raum stehenden eigenen Fehlverhalten auf das kritikführende Gegenüber zu lenken. Als Verstärkung sollte mutmaßlich der Nachsatz dienen, Kritik zu üben, ohne genauer nachgefragt zu haben, sprich alle Umstände und Fakten zu kennen. Dazu habe ich eigentlich nur eine Frage. Ist so ein Verhalten eigentlich typisch für eine mutmaßliche Lehrperson einer dritten Klasse auf dem Land? Falls ja, würde mir das einiges erklären. Moin! Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 133. Zurück zum Museumswächter. Weil mir die ganze Geschichte ein wenig suspekt vorkam, wollte ich wissen, um was es sich bei diesem Museumswächter überhaupt handelt. Selbstverständlich habe ich nicht nachgefragt, denn schließlich ist man selbst Geocacher und der Name eines Caches kann ja nicht so ein großes Mysterium sein. Ergo habe ich den Begriff Museumswächter in die universelle Dosensuch-App mit C eingegeben und erhielt umgehend ein Ergebnis. Exakt eins übrigens. GC79P87 Museumswächter DT1,5-1,0 Regular. Laut Owner für Kinder geeignet und ein Traddi. Verwirrung allenthalben. Ich habe Fragen. Was genau wollte sie, die Person, mir dann mit ihrem Multicache-Geschreibsel sagen? Meinen wir beide möglicherweise gar nicht denselben Cache? Licht ins Dunkel brachte die Linksammlung des mastodonischen Personenprofils. Die dort verlinkte Internetpräsenz wies im Impressum just den Ort aus, in dem obiger Cache liegt. Näher möchte ich zwar darauf nicht eingehen, doch legt diese Übereinstimmung nahe, dass ich das richtige Listing fand, was übrigens ein Traddi mit Feldrätsel ist, dessen Lösung im am Museum eruierbar ist. Unter der Berücksichtigung, dass die Kinder gegebenenfalls einen Geocache finden und als Beiwerk das Museum kennenlernen können, käme die Idee letztendlich gar nicht so schlecht rüber, sofern sie, die Person, mittels methodischer und didaktischer Überlegungen auf dieses Unterfangen kam. Weshalb sie das aber auf die eingangs erwähnte Weise in Mammuthausen darbot, zeigt nicht wirklich von Köpfchen und wird wohl ewig ein Mysterium bleiben. Kommen wir zu was anderem. Neulich hat's geschneit und auf dem Weg zur Arbeit hatte ich zufällig ein Mikrofon in der Tasche. Das habe ich mal ans Handy angesteckt und was dabei rausgekommen ist, hört ihr jetzt. Es ist, so wie ich das sehe, Mittwoch, der 8.3.2023 und es hat geschneit. Ich fahre hier mal wie wild. Nein, gar nicht wie wild. Die Straße ist rutschig. Kennt man so ja gar nicht mehr. Man ist ja nichts mehr gewöhnt. Kurzen Bremstest machen. Ah, die Straße ist rutschig. War jetzt bis jetzt die Anliegerstraße. Bin jetzt auf der Durchgangsstraße hier in Lindlar. Die ist geräumt und auch gesalzen, so wie es aussieht. Aber es ist kalt und dementsprechend kann es ja auch mal frieren. Und dieser Schnee, den wir jetzt haben, der jetzt nicht wahnsinnig hoch ist oder so, ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet, der soll heute Mittag in Regen übergehen. Was bedeutet, es könnte dann ja wirklich nochmal glatt werden, wenn die Temperaturen nicht ansteigen. Tja, werden sehen. Ampel rot hat man schon mal. Der Scheibenwischer quietscht ein bisschen. Hat man auch schon mal. Ja, die Woche ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe da eine sehr kurze Episode am Start. Das hier, das kommt vielleicht in die nächste, damit ich für nächste Woche überhaupt was habe. Aber was ist hier? Ah. Da hat einer zu spät geparkt. Ja, auf der Kölner Straße stehen zwei Autos mit Warnblinkanlage hintereinander. Ich mutmaße mal, da hat einer zu spät gebremst. Das ist schlecht. Geht schon los. Ja, aber wenn ich hier sehe, wie die Leutchen Auto fahren, Kurve schneiden, heizen, ich stehe jetzt an der nächsten Ampel übrigens. Von dem Querverkehr hier, die scheint das alles auch nicht zu interessieren. So ein leichtes Überschätzen. Die haben bloß Fronttrieb. Das ist für den Untergrund jetzt vielleicht nicht das Geschickteste, dann so schnell zu fahren. Aber gut, muss ja jeder selber wissen, die sind ja alle alt genug. Und der Automarkt will ja auch befeuert werden oder der Ersatzteilmarkt. Man kann ja auf der Straße schön sehen, es gibt hier Stellen, die sind wohl warm gewesen, also da ist fast nichts. Und dann gibt es wieder Stellen, da liegt einiges drauf. Muss man mit allem rechnen. Ja, Corona ist weg, aber das hatte ich euch ja schon erzählt, aber der Husten ist es nicht. Da ist immer noch so ein fieser Hintergrundhusten und ein quasi Dauergefühl, als wäre da ein Frosch im Hals. Das ist überhaupt nicht witzig. Das nervt so ein bisschen, weil das muss ich alles irgendwie rausschneiden und man hat immer so eine belegte Stimme. Das ist doof. Ja, und wo ich euch gerade bei dieser Fahrt dabei habe, nichts Neues von den Reifendrucksensoren. Die Lampe leuchtet immer noch, jetzt seit Wochen konstant. Was bedeutet, also entweder es hat jetzt wirklich einen dieser oder mindestens einen dieser Sensoren in mindestens einem Reifen zerlegt, beziehungsweise die Batterie ist leer oder er hat eine Fehlfunktion, weiß der Geier. Oder, was auch sein kann, jetzt wird es aber hier ein wenig schneeiger, kein Drift auf der Brücke, aber hier so über den Berg, da geht es jetzt langsam ab. Ja, ordentlich Schneematsch auf der Straße und es kommt doch einiges von oben. Nun denn. Ja, oder die ganze Anlage hat einen. Das will ich jetzt mal nicht hoffen, aber man weiß es nicht. Deswegen, ich warte einfach mal ab. Wird sich ja zeigen, was da jetzt so kommt. In nächster Zeit. Weil irgendwann bekomme ich ja den anderen Radsatz drauf. Mit den anderen Sensoren und dann werden wir sehen, was ist. Ich habe mehrfach schon die Reifendrücke mal variiert und das erkennt er auch, dass ich da irgendwas gemacht habe und dann bemüht er sich auch, sich irgendwie neu zu justieren, hilft nur nicht viel, weil irgendwann kommt er dann auf den Trichter, naja, das ist ja schön, dass du was gemacht hast, aber bringt nicht viel, also gehe ich weiter auf Störung. Ja, und jetzt leuchtet die ganze Zeit diese nervige, orangene Leuchte während der Fahrt. Das nervt. Also ich hasse das ja ohne Ende, wenn Warnleuchten im Armaturenbrett im Dauereinsatz sind. Insbesondere, wenn sie orange sind, weil das ist schon sehr irritierend, also für mich. Dann hat das Ding die Angewohnheit, wenn man den Wagen startet und losfährt, dann blinkt das erstmal so in sehr langen Intervallen für ja, bestimmt 1-2 Minuten, damit man auch ja auf die Infotaste drückt und zu der Erkenntnis kommt, zu der man sowieso schon gekommen ist, nämlich liest die Betriebsanleitung, da stimmt was mit deinem Reifendruck nicht, wobei ich mir sicher bin, dass da alles stimmt. Und das kann man auch nicht wegschalten, so mit einem Klick, so habe ich gelesen, danke, tschüss. Der Text, der ist dann weg, da ist dann nur so ein schwarzes I auf orangenem Grund, was mir sagt, ja, da ist eine Information für dich. Aber die eigentliche Warnleuchte, nämlich dieses Reifenprofil mit dem Ausrufezeichen, das kriege ich halt nicht weg. Und das ist nervig und das stört. Einmal Stopp am Oelchenshammer. Es ist extrem wenig los eigentlich für diese Uhrzeit. Ob es am Wetter liegt, man weiß es nicht. Ich musste das Auto schon eben mit dem Handfeger ab. Kehren. Da waren bestimmt so 5 cm drauf. Der Schnellenbacher Berg hier, der ist befroren. Und das hält sich auch. Also das ist hier nicht gesalzen. Aber ich habe irgendwas wie so ein Fiesta oder ich kann es nicht genau sehen an Rückleuchten. Das ist ja heutzutage alles so Fiesta oder Punto oder irgendwas in der Richtung wird es sein. Vor mir, bestimmt 100 Meter entfernt. Und solange der sich nicht dreht, gehe ich davon aus, habe ich auch keine Probleme. Was ist denn jetzt? Autoschlange. Aber sie fährt noch. Da ist einer sehr, sehr vorsichtig. Das ist gut. Die Brücke über die Agger ist nur nass oder schneematschig. Ja, hier in Engelskirchen haben sie offensichtlich gesalzen, aber nicht überall. Die Nebenstraßen noch nicht. Kommt dann wohl noch. Gestern Morgen wurde der Eierautomat neu befüllt. Wir haben ja hier so einen Verkaufsautomaten für Eier in der Unterkaltenbach. Da komme ich dann gestern rum, da hat dann der Befüller recht groß den Kofferraum aufgehabt und geparkt, Eierkartons rausgeräumt, in das Ding rein. Er stand aber gegen die Fahrtrichtung und das war blöd. Aber so sind sie, ne? Hier auf dem Land. Soweit zu Herrn TJs Gespür für Schnee. In Sachen Sensibilität gibt es hingegen zuweilen noch Defizite. Doch hört selbst. Jetzt kackt wahrscheinlich meine Uhr noch ab. Wird ja immer besser hier. Ah, 17%, das muss noch klappen. So, weil gestern hatte ich ja 20. Nur mal so, dass du es weißt. Wir haben Licht an. Und Fenster auf. Die haben Geld. Wer bei 4 Grad Licht am helllichten Tag bei Sonnenschein Licht an hat und Fenster auf, der hat Geld. Der braucht beim Heizen nicht sparen, beim Strom auch nicht. Ohne Photovoltaik, so sieht's aus. Es ist Samstag, der 11.03.2023 und wir gehen geocachen im Ort. Das Objekt der Begierde heißt M. Penhong. Was das genau ist, werde ich euch gleich eventuell vorlesen oder einspielen. Es ging drum, früher war hier im Ort eine Kneipe mit angegliederter Metzgerei oder eine Metzgerei mit Schankstube, wie auch immer. Und da hingen immer Würstchen im Rauch und da ging es wohl drum. Das Gebäude, wo das alles passiert ist, gibt es noch. Und da hat halt jemand einen Cache draus gemacht. Und diesen Cache wollen wir jetzt finden. Der soll sich sehr gut mit dem Steinhauer Pfad verbinden lassen. Den machen wir jetzt nicht. Den haben wir nämlich schon, soweit ich... Ja, nee, weiß ich gar nicht. Haben wir den? Beide Varianten? Ja, gut, dann haben wir den schon. Den alten und den von den anderen Varianten haben wir auch. Ja, wie auch immer. Wir haben einen Transit. Wir parken über 3 Parkplätze. Er hätte natürlich auch in einen fahren können, ne? Aber das wäre nicht so lustig. Ich fasse es nicht. Transporter mit Kölner Kennzeichen. So, dann mehr Details. Beschreibung. Vor wie vielen Jahren befand sich im Penhong eine Metzgerei? Ja, A, Jahresangabe. Anzahl der Buchstaben ist B. Anzahl der Würste ist und Anzahl der Laternen ist korrekt. Das Finale findet ihr bei. Hast du was zu schreiben? Nö. Mhm. Hä? Minus Anzahl der Würste. Korrekt. Ja. Und dreimal A sind. Aha. Das heißt 51, 1 und was habe ich gesagt? 7, 22 und so. Name final. Dann gehen wir da mal hin. 900 Meter. Das Ding auf der Karte angezeigt wird. Ich gehe mal auf Karte. Ach da, ja. Wer hätte es gedacht? Da. Dann gehen wir jetzt mal spazieren. So, sind hier Leute? Nee, ne? Kann ich mal kurz vorlesen. Also, der Penhong. Vor etwa Jahren befand sich im heutigen Penhong eine Metzgerei. Das Schlachtes, in Klammern Schlachthaus, war gegenüber auf dem heutigen Müllersgrundstück. Später war dort eine Feilenhauerei. Die Metzgerei gehörte einem Herrn Stiefelhagen und ging später in den Besitz der Familie Hamm-Spicher über. In der Metzgerei wurden verbilligt die aneinander geknoteten Wurstenden verkauft, die aufgereiht auf einer Stange hingen, oder besser gesagt, die Ompenhongen. So nannten sich diese Wurstenden Penhong oder Penhöngchen. Der Penhong war die Gaststätte der Steinhauer und dort wurde auch auf dem Reinoldusfest der G*** ausgeschenkt, ein doppelstöckiger Schnaps mit Zucker verrührt. Entstanden ist der G*** als Getränk für die Frauen der Steinbrucharbeiter, die auf Reinoldus mit ausgingen, aber der Schnaps für sie ein zu raues Getränk war. Die Metzgerei wurde kurz nach Übernahme des neuen Besitzers aufgegeben. In den letzten Jahren, als der Reiseverkehr nach Lindler intensiver wurde, passierte es wiederholt, dass Touristen in den Penhong kamen und fragten, ob Penhong ein chinesisches Wort war, und sie lachten, wenn sie die wahre Herkunft des Wortes hörten. So wisst ihr Bescheid. Die Fassade wird gerade wieder schön gemacht, steht ein Gerüst vor, macht aber nichts. Man kann alles, was zum Cache gehört, immer noch finden. wie die Federn vom Hahn da wedeln, ne? Als würde er mit dem Schwanz wedeln. Ist ja lustig. De Hühners. An der Hühnertreppe, da fehlen die ganzen Querdinger. Siehst du das? Da hat die Hühnertreppe rauf. Unten haben sie noch so Querrillen, damit sie nicht runterrutschen. Und weiter oben. Ja, schon ziemlich runtergekommen, das Ding. Der hat zwei Hähne. Guck mal, da hinten ist einer. Und da vorne ist auch einer. Interessant. Und das Hühnchen, das will zu Papa? Hallo. Ja. Es läuft Schmelzwasser vom Berg. Gestern hat es geregnet. Dann hat es geschneit. Jetzt taut es. Die ganze Straße ist hier ordentlich nass. Wir gehen Richtung Steinbruch. Wieder zum BGS-Gelände. Das Tor ist auf. Das heißt, heute ist wohl Ausstellung. Aber ist ja auch Samstag. Sonst gehen wir hier eher sonntags her. Ja, stinkt wie die Sau. Pass auf. Siehst du da diese Schräge? Ja, das ist die Rampe von der Bremsbahn. Was den Schlamm angeht, geht's heute eigentlich. Sind größere Pfützen da, aber der Untergrund ist recht fest. Kann man also noch gut gehen. Hat der Elefant irgendwie Schieflage? Ich rede von dem Elefanten in der Klettermauer. Der sieht irgendwie leicht schrägstehend aus, aber das kann auch täuschen. Hier wird es jetzt gerade ein wenig matschiger. Wir nähern uns dem oberen Ausgang des Steinbruchs, wo der erste Kurbelkasten steht, von dem ich euch schon erzählt habe. Dann geht es unter dem Portal durch, das ein wenig nach Stonehenge anmutet. Und schon sind wir auf dem schmalen Pfad zu den breiten Waldwegen, die um den Steinbruch herumführen und hier den Brungast durchziehen. Da wird der Weg da unten immer noch benutzt, guck. Das heißt, wenn es den Weg noch so gibt, könnte man da ja mal hergehen, wenn das Wetter was besser ist. Weil da kommen wir definitiv auch am Bremsberg vorbei. Das wirkt hier ja, als hätten sie hier einen neuen gelben Stacheldraht dran gebratzt, ne? Das sieht hier alles neu aus. Auch an diesen Schienen von der Schmalspurbahn, von der kleinen Bahn, auf denen hier früher die Loren gelaufen sind, die neulich noch ordentlich aussahen, da hat man jetzt neuen Stacheldraht dran befestigt. Und hier hat man auch einiges rangerödelt, weil hier bin ich neulich noch hochgegangen, um mir was anzugucken. Aber das ist jetzt alles abgesichert worden. Alles neu macht der März. Ja, schön mit diesen U-förmigen Nägeln in die Bäume gekloppt, wie sich das gehört. Na dann. Ich habe mir das ja schon oft gedacht, wenn ich hierher gegangen bin, dass da oben was sein könnte, aber hat mich nicht sonderlich interessiert. Weil als ich das Spoilerbild gesehen habe im Listing, dachte ich, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Und ja, kommt es. Obwohl ich glaube, dass der Bergische Streifzug, der hier mit dem Steinhauerpfad verknüpft ist, nicht der ist, den wir gefunden haben. Weil der diesige Kasch, den wir jetzt suchen, ist ja vom Rinsdorfer. Und der Bergische Streifzug auch. Und der war vorher von wem anders. Bin ich mir ziemlich sicher. Nee, der Steinhauerpfad. Und der allererste, der war sowieso von jemand ganz, ganz anders. Ja, den haben wir ja eh schon, aber ja. Die anderen haben wir, die auch mit der Frikadelle in deinem Buch vorkommt. Ja. Von denen ist der. Ja. Und den haben wir gefunden. Ja. Aber dann ist der vielleicht irgendwann archiviert worden oder der Rinsdorfer hat den übernommen. Wie auch immer. In anderen Weise unterwegs. Die zwei, wo ich da ist, haben wir gefunden. Dann suchen wir den halt irgendwann nochmal. Jetzt zeigt er hinter mich, aber es wird kürzer. Also dieser Kompass hier in diesem Handy, der ist Rotz. Vielleicht muss ich den ja mal kalibrieren oder zeige ich die Gegenrichtung an. Kann man das denn einstellen hier? Ausrichtung aufrecht Auto, Ausrichtung flach. Das ist totaler Blödsinn. Offensichtlich zeigt er die Gegenrichtung an. Da ist irgendwie 0 Grad und dann... was ein Blödsinn. Ja, so eine bescheuerte Kompassrose. Mir wäre es ja eher lieb, wenn da einfach nur ein Pfeil wäre. Aber ja, dem ist wohl nicht so. Ich gehe mal auf die Karte. Ja, wollen die echt, dass ich da reingehe oder was? Ja, und das erklärt dann noch den Trampelpfad. Da waren wir ja schon oft genug. Das erklärt auch, warum das nicht zuwuchert. So, Ich denke mal, da tippmäßig. Jetzt werde ich mal auf Daten gehen und mir das Spoilerbild ziehen. Ja, wo ist es denn? 14 Meter, wo ist denn jetzt das Spoilerfoto? Oh. Details, Beschreibung, Spoilerfoto, da ist es ja. Oh. Könnte das sein oder könnte das sein? Ja, aber meinst du da drunter? Das ist es. Frage ist, ob es jetzt hier unten oder oben ist. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte ja noch so ein Token-Zeug mitnehmen, das hier zu verstuppen. Aber wenn ich jetzt weiß, dass hier was ist, kann ich hier immer mal wieder bei Gelegenheit schauen. Ein Fund. Ich habe einen Cache gefunden. Unglaublich. Ja, wie oft bin ich hier schon gewesen? Pflaster sind hier. Tier 421. Ist das der? Den wir kennen, hier unten aus der... Aus Tieren. Achso. Ja, das wird ja mit H geschrieben. Ah, tut ja, er auch. Tut ja, er okay. Auch, ja, zwei Pflaster sind drin. Ein komischer Oktopus und so ein Bäumchenanhänger. Könnte so aus Herr der Ringe sein. Das ist es aber auch. Die Holde notiert was. Das ist gut. Machst du ein Foto? Ja. Kannst du mir ja dann schicken. Ja. Okay. So. Ja. Ne, wenn wir das nächste Mal hierher gehen, dann nehme ich einen Token mit. Da kann ich dann einen Token reinschmeißen, weil das wollte ich eigentlich, aber habe ich vergessen mitzunehmen. Ist doch scheiße, oder? Ich bin so vergesslich, ehrlich, das ist so bitter. So. Tja, schön versteckt, wie es das hier hört. Das erklärt auch, warum es hier nicht zuwächst. Hätte man sich ja denken können. Ja, tut's aber nicht. Kann ja auch sein, aber ich weiß es doch nicht, Frau, ich weiß es doch nicht. Ja, alles Mutmaßungen. Wenn jetzt hier eine Lehrerin mit einer Grundschulklasse herrennen würde, ne, wäre grundsätzlich egal, aber... Wo? Da wächst dir was aus dem Kopf. Also wenn Leuten Bäume aus dem Kopf wachsen, sieht immer scheiße aus. Vor dem Hintergrund wäre schön. Bleib mal da stehen. Danke. Gut? Ja. Du kannst keine Wunder vollbringen, aber okay. Das ist ein schönes Foto von mir. Das halt nicht, aber... Weichzeichner. Ja, und ein bisschen... Ja, das ist auch kein Problem. Ja, das geht. Man kann aus dir einen Strich aus der Landschaft machen. Du musst nur beim Verkleinern des Fotos auf unproportional drücken. Dann kannst du dich so, wie du willst. Genau. Wo war ich? Ja. Also hier könnte unproblematisch eine Lehrerin mit einer Schulklasse, vorzugsweise die dritte aus der Grundschule, hinjohlen. Das würde keine Sau interessieren. Nur die Dose. Die sollte sie Ihnen vielleicht nicht zeigen, weil die Stelle ist halt dann doch sehr schnell wiederzufinden. Auch von einem Kind, was sich eigentlich nicht auskennt. Aber sobald es den Zugang sieht, wird es sagen, hey, da ist was. Und dann geht's da gucken. Ja, spätestens, wenn ich mit dem Frank den Steinhauer Pfad begehen werde, kommen wir ja hier auch vorbei. Und da kann ich ihn dann mit Geocaching anfixen. Das ist dann ganz einfach. Früher mussten wir hier mal rein, glaube ich. Bei dem allerersten Cache. Ja, rausgekommen. Nee. Da vorne, da gibt es noch diesen schmalen Zugang zu so einem Kessel, wo auch noch eine Station war. Das ist aber jetzt im Rahmen des normalen Steinhauer Pfades nicht so. Weil ganz zu Anfang musste man ja in diese Kuhlen rein. Und selbst da hatte man ja schon im Februar, wenn man... Oh, hier läuft ordentlich Wasser aus dem Berg. Da aus der Halde, guck mal da runter. Rauscht auch richtig. Das wäre eine Quelle. Naja. Nee, ich bin da ausgerutscht und mit der Hand ins Laub im Februar. Das ist jetzt, ich tippe mal, gute 17 Jahre her. Ich hatte direkt 3 Zecken auf der Hand. Das war schon ganz ordentlich. Und ja, das wird sich hier wahrscheinlich noch verbessert haben. Das heißt, die Zecken dürften sich hier ordentlich vermehrt haben, denn Tieftemperaturen bekommen wir nicht. Ja, und wenn wir dann hier den Steinhauer Pfad begehen werden, dann kommen wir ja auch hier vorbei. Und spätestens dann kann ich ja gegebenenfalls ein Token dort hineinwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt aus... Aus Richtung Hartegasse hallt eine Kettensäge übers Tal. Ich habe für heute noch nicht mal die Hälfte der Schritte. Steht ein Auto am dicken Herrgott. Ein BMW X5. Scheint hier öfter zu stehen. Kann aber nicht gut genug rückwärts fahren, weil eine ordentliche vertikale Schmarre in der Heckklappe. Wo gehen wir her, Frau? Das darfst du entscheiden. Und wenn ich nicht will? Dann links. Aha. Frau entscheidet sich für links. Die Holde wieder. Voll durch den Schlamm. Straße wäre auch zu einfach gewesen. Aber ich darf mich ja nicht beklagen, wenn ich sie schon frage, dann... Ich hatte meine Chance. Es wird hier ein schönes neues Mückenbrutgebiet. Ja. Ja, guck mal. Steht schon Sumpfgras, hier steht alles voll Wasser. Einen Zulauf hast du nicht. Das wird hier im Sommer richtig lustig. Haben die hier eine neue Wasserleitung vergraben? Das sieht hier so voll gerodet aus. Ne? Das ist hier eine richtige Schneise. Hier so durch. Hier kannst du theoretisch mit einem kleinen Flugzeug landen. So breit ist das. Das meine ich ist neu, aber man weiß es nicht. Ja, ganz viel Holz. Genau. Vielleicht ist auch nur Holz weg. Und deswegen sieht man es jetzt. Ja, da ist heute tatsächlich ein Cache in der Homezone gefallen. Unfassbar. Viele gibt es nicht mehr. Nee, viele gibt es nicht mehr. Deine suche ich ja theoretisch nicht. Du lockst sie aber häufig mit Notes. Ja, mit Notes ja, weil ich weiß ja, wo sie sind. Aber ich finde das ein bisschen albern, weißt du, wenn du beim Auslegen dabei bist, nur des Punktes wegen, nee. Freut sich da auch nur, wenn Punkt kommt. Ja, wobei, ich könnte ja auch in Mammuthausen beispielsweise, da könnte ich jetzt so einen lustigen Tröd absetzen, so nach dem Motto, na, ratet mal, wer morgen mit der Holden zum Bruchsteinhügel warten geht, da kann ich ja endlich mal den Bruchsteinhügel loggen. Smiley mit dunkler Sonnenbrille. Ja, mache ich aber nicht. Ich glaube, da fehlt mir die Kompetenz, weil ich habe ja nicht auf Lehramt studiert. Hörer in dieser Episode, dieser Konserve, könnten jetzt meinen, ich würde hier eine Grundschullehrerin bashen, die, wie ich gelesen habe, ja mittlerweile schon zu höheren Berufen ist oder wurde, egal. Aber jeder sollte ja den Ruhm bekommen, der ihm gebührt. Und da es ein leichter Fall ist, muss es ja nicht direkt bei DSM 2,5 sein. Da reicht das auch, wenn ich mal was sage. Nee, wie eingangs erwähnt, finde ich nicht gut, wenn da einer mit Kindergruppen irgendwelche Cash suchen geht. Sie hätte ja selber eine Dose legen können, um den Kindern zu zeigen, wie das mit diesem Geocaching funktioniert. Aber das wäre ja Aufwand, da bin ich jetzt mal ganz frech. Der Knaller wäre natürlich, wenn sie eigentlich auch Ownerin dieses Caches wäre, den sie da suchen geht. Und der, wie ich finde, so von dem, was ich gelesen habe, was die Location angeht und was die Logs angeht, ja nun wirklich nicht problematisch ist, was man aber anders hätte darstellen können. Jetzt bin ich abgeschwiffen und habe den Faden verloren. Also, wenn sie die Ownerin wäre und dann unter einem anderen Account das Ding loggen würde, wäre ja auch noch der Knaller. Aber ich mutmaße, dass sie es nicht ist, weil sonst hätte sie ja gewusst, dass es sich nicht um einen Multi, sondern um einen Tradi handelt. Ja, es ist eine sehr Geocaching-lastige Episode dieses Mal, glaube ich. Aber wenn ich solche Sachen lese, ne, da bekomme ich glatt wieder Spaß am Cachen. Wahrscheinlich sehr zum Leidwesen der Community. Aber egal. Wat mut dat mut, ne? Oh. Oho. Da steht ja, hallo, ein Harvester. kann man ja wieder hübsche Fotos von schweren Maschinen machen. Wenn der hinten so eine verbogene Aufstiegshilfe hat, dann ist das der, den wir letztes Jahr an einer anderen Stelle gesehen haben. Du erinnerst dich? Ja, Waage. Was, du erinnerst dich an die Waage? Ja, was hat denn der da hinten drauf? Sind das hier irgendwelche Schonbezüge für die Reifen, damit es im Gelände besser geht? Ja, das sind Mutt- oder Schneeketten. Die hält er dann ganz ordentlich mit seinem Halter fest. Mit dem Greifer, dass die keiner klauen kann, weil das ist doch eine ganze Menge Metall. Und so viel Metall, aha, der kommt aus Polen. Geleast in Polen, steht drauf in Polnisch. So wie es aussieht. Das hat bestimmt auch ein paar Mark gekostet, das Ding hier hinzukarren. Der Ausleger kann, was steht da, 910 Kilo bei 10 Meter Auslegung heben und etwas über 2 Tonnen bei 3. Das ist ja mal ganz ordentlich. So, wohin jetzt? Wieder links? Heute ist Linkserem-Tag. Ja. Ja, ist ja standardmäßig, wenn wir hierher gehen. Also wenn wir diese Strecke hier gehen, ist das eigentlich ja normal. Ja, doch, da gehen wir schon mal irgendwann hin. Weil in Hönighausen ist ja noch dieser eine, ja, fast verbrochene Stollen. Also eigentlich ein ehemaliger Keller. Sollte man nicht reingehen mehr. Ich weiß nicht, ob die damals, hier war halt viel mit Steinbruch und so, ob da unten jetzt irgendwas gewesen ist, dass die da ihren Sprengstoff gelagert haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, es kommt sehr unerwartet, Frau. Ich weiß, für dich. Wir haben da nie drüber geredet. Nee, ich bin verwundert. Ja, ne? Das ist, du hast hier mal gefragt. Die Information hier auf einmal. Ja, ich habe in letzter Zeit mal was gelesen. Ah, okay. Du hast ja, du hast dich bestimmt über diese ganzen Löcher hier im Wald gewohnt. Nicht? Nee. Dachtest du, das ist alles total normal? Es so. Gehört so? Ja, ist alles gut so. Ah, also schön hier so. Wellige Gegend ist ganz normal. Ja, so im Oberbergischen, hallo? Ja, aber nicht im. Ja, aber es ist doch Oberbergisch und nicht oberlöchrig. Ja. Wo Berg, da ist Tal. Ja, nur, das ist ja hier so mehr so eine Hügellandschaft, die auch entstanden. Nee. In den letzten Kriegsjahren, also im letzten Kriegsjahr, so kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Engelskirchen ja ziemlich zugebombt noch von den Alliierten, weil da wohl angeblich ein Munitionszug hätte stehen sollen. Guck mal, hier ist nix. Und hier plötzlich richtig viel Wasser. Wo das jetzt auf einmal hier so, das scheint hier so direkt aus dem Boden zu sprudeln. Ist der Knaller. Quellig. Ja. Ne? Ist ja richtig ordentlich. Ne, wird immer mehr. Hier ist schon ein richtiger Bach auf dem Weg und dann läuft das hier in so einem 40 cm breiten Streifen den Hang runter. Hier ist es neu. Und hier läuft noch mehr. Ja, es taut und jetzt geht es hier richtig ab. Ja, das Dumme ist halt, es läuft oberflächlich ab. Wenn es im Boden drin wäre, dann wäre es ja schick. Aber wenn halt sehr viel so oberflächlich abläuft, dann bleibt halt das Land trotzdem trocken. Blöd. Aber das war ja neulich schon, als wir oben an der Eremitage waren, wo ich ja fast in der Wiese ertrunken wäre. Ihr erinnert euch. Nee, ihr erinnert euch ja nicht, weil da die Aufnahme nicht funktionierte. So. Und da erinnere ich mich jetzt dran. Schade, schade. Vielleicht sollte ich auch mal nachschauen, ob die Aufnahme hier funktioniert, falls ich jetzt hier ertrinken sollte. Moment, kleinen Eingriff hier. Ja, leuchtet noch und wenn ich was sage, scheint es auch Input zu haben. Also ich mutmaße, dass mit der Aufnahme funktioniert. Werde ich dann zu Hause sehen. Ja, jetzt steht hier der ganze Weg unter Wasser, das ist ja kaum zu glauben. Und da hinten, wo ab und zu mal so Knuspereis war, ist jetzt ein See auf dem Weg. Hammer. Ja, und das Ganze hat jetzt alles so dermaßen unterbrochen, dass meine Holde kaum noch was sagt. Ich würde hier einfach durchs Wasser gehen. Weil wenn das Wasser nicht abläuft, dann kann es da nicht matschig sein. Geiler Trick. Es geht bergauf, es wird wieder trockener. Wo war ich in den letzten Kriegsjahren? Ja, wegen dem Munitionszug, der macht sie jetzt. Sie will es nicht hören, sie setzt die Kapuze auf. Unglaublich. Der in Engelskirchen gestanden haben soll. Ja, da haben sie also einiges an Bomben abgeworfen. Und was sie dann noch zu viel hatten, weil niemand fliegt ja mit Bomben zurück. Dafür hat man den Sprit nicht ausgerechnet. Das haben sie dann hier noch an anderen Stellen aufs Oberbergische geschmissen. Und dementsprechend sieht hier stellenweise auch die Gegend aus. In manchen Ecken, wo auch Altenbergbau betrieben wurde, könnte man dann meinen, oh, ein Pingenfeld. Aber bei genauem Hinsehen stellt man dann fest, nö, da ist nur ein Rudel Bomben gefallen und darunter sind gar keine Stollen. Naja, werden wir bei Gelegenheit im anderen Podcast drauf eingehen. Aber wenn die jetzt im Penhong, ne, da gegenüber eine Feilenhauerei hatten, Müller, gegenüber ist ja auch das Haus Plietz. Aber es heißt ja Haus Plietz und nicht Haus Müller. Ja, also Lindlar 1900, da war gegenüber noch so ein bisschen das Nächste auf der anderen Straßenseite. Das kann auch schon mal 100 Meter weg gewesen sein, weil die Bebauungsdichte ja nicht so hoch war wie jetzt. Oder war das oben das Haus an der Ecke, was ja auch unter Denkmalschutz steht. Nicht das, wo jetzt diese beiden Löwen vor sind, was frei steht, wo früher der Bauhof war, sondern der oben Ecke. Was ist das eigentlich für eine Straße? Das ist noch nicht Luisenstraße, ne? Das ist immer noch Borromäus, ne? Nee. Borromäus-Kamperstraße müsste sein, oder? Also da, wo es gebrannt hat, unten ist Bahnhofstraße. Deswegen Luisenstraße, Bahnhofstraße. Ja, Bahnhofstraße, aber ab wo ist die Bahnhofstraße? Ab Kamperstraße. Ja, das weiß ich, aber das meine ich ja nicht. Die Bahnhofstraße geht da rein. Nein, die geht geradeaus. Auch. So gesehen von dem Bahnhof und dann links abknicken raus an dem Brandhaus vorbei bis zum Wildangel. Oder kurz vor Wildangel. Und ab da ist Borromäus. Da gucke ich jetzt gleich mal genau nach. Weil. Ganz genau, aber ich weiß, dass das brennende Haus auf der Bahnhofstraße steht. Ja. Und deswegen hat mich das so gewundert. Ja, wobei, ist ja auch wieder komisch, ne? Weil es ist ja ein Doppelbungalow. Der eine Eingang, der ist an der Bahnhofstraße, der andere ist am Heidchen. Ja. Oben. Eigentlich hat der Heidchen gebrannt. Oder die Bahnhofstraße geht bis zur Uferstraße. Ja, mindestens. Weil warum sollte man, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ab der Kamperstraße ist. Aber so ohne jetzt irgendeine Kreuzung oder sonst was, mittendrin auf einer Straße einfach eine Linie zu ziehen, so ab hier heißt die jetzt anders, das ist ja Quatsch. Nee, da gab es eigentlich keine andere Abbiege. Nee, ich habe uralte Karten. Da gab es keine Abbiege. Es gab die Kamperstraße, es gab die Eichenhofstraße. Und dazwischen war nichts. Und da, wo die Bismarck-Fahrradwerke waren, später Götze-Papierwerke und dann, wie auch immer die am Schluss hießen, wo jetzt die Kletterhalle ist, da war auch keine. So, und die Brungersstraße, die kommt ja hier vom BGS runter. Die gibt's. Und dann gab es noch die, boah, wie heißt die noch? Komme ich jetzt nicht drauf. Irgendwas mit W. Wo hier die FDP-Vorsitzende da gewohnt hat. Oder wohnt. Die auch so im TUS aktiv war, du erinnerst dich. Wilhelm Breidenbach? Nee, doch, komme ich jetzt nicht drauf. Danke, Corona. Ich habe nicht mal gewusst. Oder das war irgendein Bierchen, das kann auch sein. Nee, weil da ist ja auch die ehemalige Provinzialstraße, jetzt Altenlinde, die ja oberhalb des Bahnhofs herging, die kommt ja auch drauf. Und die Bahnhofstraße mündet ja da runter. Ja, aber die ist und ja die Provinzial. Altenlinde, die Einfahrt, ist ja umgebaut worden. Ja, aber die Provinzialstraße ist ja älter als die Bahnhofstraße. Weil die Bahnhofstraße ist ja angelegt worden, als der Bahnhof gebaut wurde. Das war ja dann 1917 oder was. Aber die Provinzialstraße und Brungers und den ganzen Gedriss, die gibt es ja schon seit 1600, keine Ahnung, weil es da nach Wipperfürth ging. Ich weiß es doch auch nicht. Ich würde jetzt gern nachgucken. Ein Blick. Also geht die Kamper, es ist die Kamperstraße, der Punkt, wo Ende ist, und die Eichenhofstraße, die ging durch. Und die Borromeus, die ging an der Eichenhofstraße ab. So, da haben wir es doch. Der kommt erst Bismarck, Eichenhof. Ja, stimmt. Bismarck. Die Bismarck, die meine ich. Das ist für mich so ein dasselbe. Entschuldigung. Weil klar, die heißt Bismarckstraße, weil sie an den Bismarck-Fahrradrädern vorbei. Und dann bis zur Eremitage. An den Bismarck-Fahrradrädern. Also so ein Scheiß. An den Fahrrädern vorbeiging. Wusstest du? Genau. Die wollten damals, also da waren ja diese Bismarck-Fahrradwerke. Ne? Und die wollten irgendwann die Straße repariert haben, die Bismarckstraße, ne? Weil die war wohl ziemlich löchrig. Die sollte neu gepflastert werden. Und der Gemeinderat hat gesagt, nö. Und dann haben diese Fahrradwerke gesagt, ja Leute, wenn ihr die Straße nicht macht, dann sind wir hier weg. Und die Straße wurde nicht gemacht und die waren weg. Ende aus. Und dann standen die Hallen leer. Und dann kam ja irgendwann Senator Götze. Damals war er wohl, glaube ich, noch nicht Senator, keine Ahnung. Und hat dann da seine Papierwaren, Papiertüten-Dings da Fabrik reingebaut. War das mit dem sicheren Job fürs Leben? Ne? Für unseren Nachbarn. Ja. Ich meine, da wo ich jetzt bin, heißt es ja auch sicherer Job fürs Leben. Wie viele Leute haben wir da schon verrentet, die da über 40 Jahre waren? 45 jetzt neulich noch einer. Eigentlich sicher, bis irgendwann einer kommt und es dann nicht mehr sicher ist. Oder der bürokratische Papiertiger so groß wird, dass das eine kleine Firma halt nicht mehr stemmen kann. Mit Audits und allem Schnickschnack. Und das war's dann. Und dann bleiben nur noch die Großen. Wir hatten hier früher so viele kleine Geschäfte, so Tante-Emma-Läden würde man heute sagen, wo jetzt unser Fahrradmensch drin ist, das war ja ein Edeka. Und der war nicht größer als das Fahrradgeschäft halt, ne? Aber der war halt da. Du hattest nur ein paar Meter zu gehen von zu Hause, Edeka. Oder unten, wo die Pizzeria war, wo jetzt ist jetzt eine Fahrschule drin, neben dem Schuhgeschäft, wo du so 2-3 Treppen hochgehen musst, wo die Insel auf der Straße ist. Oder ist das jetzt Café? Es war ein Himmelreich. Und an der Hauptstraße, wo seinerzeit mal die Provinzial drin war, die ist ja oft umgezogen. Ja. Aber weißt du noch, damals auf der Hauptstraße, so schräg gegenüber von der Adlerapotheke, da war früher ein Konsum. Also wir hatten eine ganze Menge solcher Läden und die sind alle weg. Weil wir haben ja jetzt Aldi, Norma und Lidl. Dann hatten wir, wo der Zenz, also hier, dass das die Buchhandlung drin war. Was ist da jetzt? Geschenkeladen, ne? Ja, gegenüber meinem T-Bei-E oder so. Da war ein Werkzeug- und Eisenwarenladen drin. Also der hatte so ganz viele Schubladen gehabt, da konntest du Nägel einzeln kaufen, ne? Aber auch Hämmerchen und Feilen und was du so brauchst. Und beim... Ja, hier hat irgendeiner was hingemalt, aber wofür, weiß ich nicht. Vielleicht Lindwurm, das scheint hier irgendwie so eine Nachtstrecke zu sein, da ist ein Reflektor drauf. Keine Ahnung. War auch schon hier auf ein paar anderen Bäumen. Nee, und beim, wo jetzt, ist da jetzt Bergnet drin? Oder? Also da war ja früher, du hattest ja früher hier unseren Schreibwarenladen, wo auch jetzt die Post, also diese Postfiliale drin ist und Schnickschnack, also ne, so Spielwaren und Kram. Nee, da ist jetzt die Provinzial drin. Das war früher ein Haus, da war hinten drin, soweit ich weiß, ich meine, das war das. Oder es müsste wirklich unten bei dem, wo die Post drin ist, sein. Da war früher das Gefängnis drin. Als wir hier die Gerichtsbarkeit hatten, da waren also Zellen, bevor das Amtsgericht gebaut wurde. Ja, ja, aber vorher waren da die Zellen drin. Und dann wurde irgendwann das Amtsgericht gebaut und dann war da der Zellentrakt. Dann würde ich aber fast sagen, dass es bei dem anderen ist, weil das ist alt und da gibt es halt ziemlich eine Kellerkatakomben runter. Ja, kann sein. Also alles sehr interessant, was hier früher mal so war. Weißt du, da hängt jetzt auch einer von diesen. Oder sind die hier nachts mit den Fahrrädern hergebrettert? Deswegen Reflektoren. Aber Lindwurm, wo auch immer sie hingefahren sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so flatterig angebracht. Das soll wohl nicht für lange sein. Wenn das nicht dieses Wochenende ist, sondern schon war, mutmaßlich werden die ihren Müll hier aus dem Wald auch nicht wegräumen. Weißt du, einmal hingerotzt und dann bleibt das. Lindwurm-Klassik. Und ich glaube, der mit dem, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, ob das mit dem Himmelreich zusammenhing. Auf jeden Fall gab es ja dann irgendwann, wo jetzt der Edeka ist, ein Spar. Und der ist gebaut worden. Da haben, glaube ich, die Es gab da noch so eine Kunststoff, weiß ich nicht, oder eine Schlauchfabrik, die Folienfabrik war das, hinter der Esso-Tankstelle. Und da, wo jetzt da die Staubsauger sind, da war die Ausfahrt. Und die haben dann verkauft, denen gehörte auch das Tankstellengebäude. Die haben dann verkauft und dann wurde da ein Sparmarkt gebaut. Und da gab es, glaube ich, für den Tankstellenpächter auch noch einen guten Zusatz, weil da plötzlich eine Wandeinsturz gefährdet war wegen der Ausschachtung. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das ja dann da dran gebaut. Und das weiß ich noch, da stand früher, wo jetzt quasi die Ausfahrt von der Tiefgarage ist, da stand früher immer so eine Frittenbude, ne? So ein Wagen. Und immer wenn ich mit Mutter, genau, wenn ich mit Mutter im Schwimmbad war, dann gab es danach Pommes und Nierenschaschlik. Lecker. Ja, sind so Erinnerungen. Ne? Und der Pollerhof, der war ja früher die, ja, im Endeffekt von der Pferdepost, die Umschlagstation. Das heißt, da wurden dann die Pferde gewechselt und untergestellt und dann gab es dann frische, ne? Wie im Wilden Westen, Wells Fargo. Und da ging es auch nicht weiter, weil die Straße knickte ja dann hinter dem Bestatter quasi ab. Ne? Also vom Pollerhof, der ist ja abgebrannt, das ist jetzt der Parkplatz, von da rüber hinter dem Bestatter her. Da war eigentlich abgesperrt, ursprünglich. Und jetzt kommt gefährliches Halbwissen, das haben die, glaube ich, damals aufgemacht, als im Krieg die Nazis hier waren und man dann von an der Kirche vorbei, schön breit, die Pollerhofstraße, das war, glaube ich, damals die, ich bin mir nicht sicher, Adolf-Hitler-Straße, die Hauptstraße war die Adolf-Hitler-Straße. Und damit die da schön durchmarschieren konnten, weil so, weißt du, hinten über die kleinen Wege, das war da nicht so prickelnd. War das eben hier auch schon? Weiß ich nicht, hier waren wir nicht. Wir können jetzt hier, das ist dieser Weg. Ah nee, das ist dieser andere. Zu dem Lindwurm. Und da geht das. Ja, ja. Mhm. Dann lass doch hier mal, vielleicht haben sie es deswegen freigeschnitten. So, so. Das gehört zu dem Lindwurm. Interessant. Hier war damals das Fallen. Ja. Ich erinnere mich. Vielleicht haben sie wegen der Geschichte auch da oben die Zäune neu gemacht, damit da keiner irgendwie sonst wohin fährt. Das könnte natürlich auch sein. Ja, Trampelfahrt. Aber hier sind sehr, sehr viele Fußstapfen. Vielleicht ist das auch so eine Art Lauf. Weißt du, dass die Leute hier rennen und nicht, also joggen und nicht Radfahren? Weil siehst du, hier ist alles komplett neu abgezäunt. Ich mutmaße deshalb. Aber ich sehe hier kaum Radspuren oder so. Vielleicht ist das echt so ein 67 Kilometer Jogginglauf oder Wahnsinn. Weil es hier echt freigeschnitten und voll matschig. Eklig. Über Stock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Ja, und alles neu abgezäunt. Weil der Weg, der war ja hier immer eingezeichnet noch. Aber den konnte man ja nicht mehr gehen. Ja. Ja, und jetzt haben sie hier in Richtung Steinbruch abgezäunt und die ganzen Wiesen, obwohl da kann ich mir vorstellen, dass die Wiesenabzäunung sowieso vorher schon da gewesen ist, damit denen die Viecher hier nicht in Steinbruch gelaufen sind. Aber ey, ist das hier ein Matsch? Sauerei. Voll die Sauerei. Warte mal, was ist nach vorne für eine Höhlung da unter den Platten? Da geht's ja richtig rein. Und da unten ist diese verbrochene Hütte. Hier war ich echt ewig nicht. Bah, ey. Das ist hier so ein Matsch, ne? Weißt du, wie damals auf der Wiese, da musst du aufpassen, wenn du wegrutscht, hatte nicht. Plötzlich mit mir gebrochen Sprunggelenk, da sich da liest. Das ist ja hier echt nicht normal, ey. Guck dir das mal an. Was hier ein Wasser aus dem Berg läuft. Ja, es ist unglaublich. Nee. Hier haben sie einen richtigen Wassergraben gezogen. Aber das ist ja hier eine volle Schlammschlacht. Na, da wird es jetzt besser. Vorsicht, Elektrozaun, das ist sowieso das Beste. Das habe ich mir fast gedacht. Ach, guck mal. Nee, das ist, hier ist eine Quelle. Die zapfen hier eine Quelle an und haben hier eine Pumpstation. Das ist ja interessant. So würde hier wahrscheinlich auch alles unter Wasser stehen. Was haben wir hier denn für eine Hütte? Ich kann dir sagen, was das ist. Das ist ein Wasserbehälter. Da vorne, da. Da geht's runter. In Richtung, da gehe ich jetzt aber mal gucken. Nö, da steht kein Müll abladen. Aber wenn man hier runter kann, kann man hier runter. Siehst du doch. Das sieht ja hier öffentlich aus. Öffentlicher Stichweg. Wusste ich gar nicht, dass man hier so direkt hin kann. Also entweder, wo die da ihre, wo dieses Blechding war, dieser Unterstand, da die Rückwand, die sieht befestigt aus. Entweder da kam die Bremsbahn raus, weil ein wesentliches Stück weiter hinten ging, geht nicht, weil da ist die Verladerampe noch da, die große. Ja, und da kommt der Schwarzenbach raus. Mal hier hoch. Kann ja ein bisschen mehr kläffen. Genau, Hundi ärgern. Muss auch mal lernen. Geht's? Alles gut? Alles gut? Alles gut. Dann brauchst du gar nicht so rum. Nö. Bleib locker. Bleib locker, Kleiner. Alles ist gut. Und mit diesen Bombenerinnerungen endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 133 vom 16.03.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Souvenirs gibt's hier als Preis. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.